Herzlich willkommen zur 21. Ausgabe des Filmexe-Podcasts. Wir haben uns endlich mal gedacht, wir widmen uns dem Thema DiCaprio und so der gesamten Filmografie eigentlich. Wir sind heute zu dritt. Niklas sitzt neben mir. Hallo. Und Stefan. Hallo. Hallo. Und vorab, bevor wir zu DiCaprio kommen, haben wir uns überlegt, eine kleine, paarminütige Extra-Rubrik hier und da mal in den Podcast einzubauen, wo wir einfach mal auf andere Podcasts verweisen und manchmal ein, zwei Worte dazu sagen, und im Gegenzug werden die dann auch ein, zwei Worte zu uns sagen, sodass man ein bisschen Werbung füreinander macht. So, kann man vielleicht so sagen. Ja. Ja. Und in der erste Podcast, den wir dafür ausgesucht haben, ist der Freistunde-Podcast, die so eine eigentlich bunte Mischung aus allen möglichen Themen machen, ob über Serie, über Filme. Einen Podcast haben wir aufgenommen, während sie auf dem Weg zum Kino sind, um sich Deadpool anzuschauen. In einen anderen habe ich reingehört, wo sie persönliche Geschichten erzählen, auf relativ lustige Art und Weise, wie dem einen, auch wenn es nicht lustig klingt, Gallenblase und Gallensteine entnommen wurden. Auf jeden Fall kann man reinhören, die machen das gut, und das soll es eigentlich auch an der Stelle schon sein. Wie ist da die Seite? Weiß ich nicht, einfach Freistunde Podcast suchen, findet man auf iTunes. Die haben auch eine eigene Seite, freistunde.net, glaube ich, oder freistundenpodcast.net. Okay. Ja. Ja, genau. Und wir haben uns eine Top 5 zusammengestellt. Jeder. Top 10. Genau, jeder von uns hat sich eine Top 5 der besten Filme mit DiCaprio rausgeschrieben. Also nicht anhand seiner Rollen, sondern einfach die Filme allgemein, die wir am besten fanden. Und haben außerdem noch die Umfrage von vor 2-3 Wochen, die ich gestellt hatte, welche DiCaprio-Filme euch am besten gefallen haben, mit einberechnet. Und haben so eine Endwertung gehabt, wo wir dann unsere Top-Filme küren werden. Und werden die von unten nach oben abarbeiten und dann noch so ein paar nennenswerte andere Filme aufzählen. Ja, also muss man jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir haben halt... also jeder von uns dreien hat eine Liste gemacht und Tim noch, der... Genau, der ist sonst aber immer oder manchmal mit auch. Genau, der hat auch noch seine Liste gemacht. Der hat auch noch eine Liste gemacht mit den besten darstellerischen Leistungen von DiCaprio. Aber wir können ja so nochmal auf die eingehen, wenn wir bei dem Film sind. Ja. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Jetzt am Ende haben wir glücklicherweise genau eine Top 10 rausbekommen. Ich kenne die Liste ja auch noch gar nicht. Also Platz 1 und Platz 2. Ja, ich habe das mal... mit einem schwierigen Algorithmus ausgerechnet, dass Platz 1 aus jeder Liste kriegt 5 Punkte, und es geht abwärts bis der 5. kriegt 1 Punkt, und dann haben wir es alles zusammengerechnet und haben jetzt genau 10 Punkte rausbekommen, weil genau 10 Filme genannt wurden. Also 10, ja, egal. Und der letzte Platz teilen sich 3 Filme, und der erste ist dann gleich einer, wo wir über die darstellerische Leistung reden können, wobei ich den nicht gesehen habe, aber der wurde oft genannt in der Umfrage. Gilbert Grape. Weiß ich nicht, ob der noch einen Zusatztitel hat. Ich glaube fast ja. Im Deutschen. Ich habe den nicht gesehen, ja. Achso. Auch so der älteste Film mit DiCaprio, den ich kenne. Ich glaube, ich habe ihn 2-mal gesehen oder so tatsächlich. Ist auch ein guter Film. Er ist gleichzeitig auch der älteste. Ja. In der Liste. Hätte ich auch mit in die Top 5 nehmen können. Ist auf jeden Fall, was die schauspielerische Leistung von DiCaprio anzählt, auf jeden Fall ganz weit oben anzusiedeln. Ist auch mit Johnny Depp, und die spielen zwei Brüder. Du hast vielleicht schon mal gesehen. Ach so, doch, den kenne ich den. Ich wusste nur nicht mehr, wie der heißt, wo er so einen Behinderten spielt. Genau, ach so, ja, stimmt. Den behinderten Bruder. Der war nicht schlecht, der Film. Genau, der ist sehr gut und spielt, glaube ich, irgendwo in den Südstaaten oder so. So eine etwas einfachere Familie. In Iowa. Achso, okay. Was heißt der Film irgendwo in Iowa? Okay. Ach so, ja, stimmt. Deswegen kam ich jetzt mit Gilbert Grape nicht. Also, den, ja, also der heißt Gilbert Grape. Nirgendwo in Iowa, okay. Das ist ein deutscher Titel. Ja, aber noch mehr zur Handlung weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, die haben halt so eine dicke Mutter, die sich nicht mehr bewegen kann, weil die halt zu dick ist. Und die das Haus nicht verlassen hat seit mehreren Jahren, seit der Vater sich umgebracht hat. Und es geht, glaube ich, um noch so eine Liebesgeschichte zwischen dem Charakter von Johnny Depp und so einem Mädchen. Und dass der Bruder halt so ein bisschen Schwierigkeit macht, weil er halt behindert ist. Also halt ungewollt so. Ja. Okay, genau. Also jetzt kein Feel-Good-Movie. Nee, nicht unbedingt. Das klingt alles sehr schlimm. Also, ja. Genau, ist es auch mehr. Okay. Dramatischer Anteil auf jeden Fall. Aber wirklich sehenswert. Also es gibt halt eine Stelle, die ich ganz witzig fand. Da fragt ein Kumpel die Figur, die Johnny Depp spielt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wie geht's deiner Mutter? Und er antwortet dann, na, wie soll es ihr schon gehen? Sie ist so fett wie ein Walfisch. Naja. Okay. Und, was wollte ich jetzt sagen? Achso, und da wurde ja die Karpe, glaube ich, sogar, wurde nicht nominiert für einen Oscar dafür? Kann sein. Hm. Ich weiß auch nicht. Ja. Was auf jeden Fall so das erste, wo er aufmerksam wurde. Hm. Nee, wo man auf ihn aufmerksam wurde. Ja, das war dann, wann ist er rausgekommen? 1993. Ich weiß gar nicht, wann ist DiCaprio geboren? Kann nicht so alt gewesen sein. Ist er jetzt nicht 40 ungefähr? Hm. Also 74, oh 93, dann war er. Er ist schon 42. 19. Ist der alt. Okay. Ist der alt. Ja gut, dann war er da 19. Ja. Nee. Hä? Doch. Doch, 93, 74. Ja. 93, 94. Ja. 74 geboren, 93 19. Der Film. Ja. Ist er 19. Okay. Also relativ jung. Ja gut, aber ich dachte, der Film wäre irgendwie 10 gewesen oder so. Ja, ich hätte auch gedacht, er wäre jünger gewesen, ja. Aber dann ist er doch bei Titanic, ist er 23. Da dachte ich, er wäre 20. Ja. Hä, wenn es gerade was falsch gelesen. Schau nochmal oben, er ist 74 geboren, stand doch da, oder? 74. Ja. Ja. Der war 97 bei Titanic. Ja. 23. 23. Ja, das passt. 97, gut, hast du gerade gesagt? Ja. Ja. Okay, ja. Okay. Ich glaube, wir sollten es bei der Produktion vielleicht 21 gewesen. Okay. Okay, ich dachte die ganze Zeit, der wäre irgendwie bei Titanic 19, bei Gilbert Grape 10 oder so gewesen. Das wird ja schon nicht von. Okay. Wissen wir jetzt auch, wie alt er ist? Ist er jetzt 42? Oh Gott. Naja. Ja, dann kommen wir einfach noch. Also, Gilbert Grape wurde auch nur einmal genannt in der Liste. Kann man ja mal nennen. Nur in der Umfrage. ja, genau. Und keiner von uns hatte den Film in seiner Liste. Ist ja auch klar, weil ja. Niklas nicht mal wusste, wie der heißt. Ist halt ewig her, dass ich den gesehen habe. Ja. Okay. Dann warten wir kurz, bis Niklas fährt. Jo. Ja gut, dann ist der nächste in der Liste auch mit 2 Punkten. Wurde auch nur einmal genannt von John. Hm. Und ist der neueste Film von DiCaprio, nämlich The Revenant. Wurde er nicht in unserer Umfrage? Nee. Oh, okay. ja. Kannst du ja mal sagen, warum er es bei dir in der Liste geschafft hat? Ja, ich fand den Film sehr gut. Ich habe mich ja schon mit dem ersten Trailer, den ich davon von dem Film gesehen habe, auf The Revenant gefreut. Und ich weiß nicht, vielleicht weil alle dann so eine große oder hohe Erwartungshaltung an den Film hatten und da reingewandert sind, hat das vielleicht das Ganze so ein bisschen geschmälert und diese ganze Oscar-Debatte, aber ich fand den trotzdem spannend, schön umgesetzt, alles top. Ja, na gut. Deswegen Platz 5 bei mir, ja. Auf jeden Platz 4 war der. Platz 4? Sonst hätte er eigentlich 2 Punkte. Ja, du hast recht, stimmt. Noch getauscht, ja. Aber Revenant, glaube ich, wurde jetzt in letzter Zeit oft genug besprochen. Brauchen wir jetzt nicht nochmal die Handlung umreißen, oder? Nee, ich glaube, die ist klar. Ja. Also allein zu den Oscars. Aber man muss den Film ja allein dafür hervorheben, dass DiCaprio dafür einen Oscar bekommen hat. Ja. Endlich. Ja. Quasi. Auch wenn es jetzt nicht seine beste Rolle war. Genau. Meiner Meinung nach. Viele waren nicht die beste Rolle. Also wenn wir jetzt eine Top-5-Liste machen würden mit den... Also ich weiß gar nicht, wo Revenant da liegen würde bei mir. Ich weiß nicht, ob er es reinschaffen würde. Bei mir nicht. Ich glaube bei mir auch nicht, weil die anderen Charaktere in den anderen Filmen einfach in der Regel interessanter waren. Hm. So. Ja, danke schon. Allerdings, ja gut, über die Oscars haben wir jetzt schon genug geredet. Das ist ja auch eigentlich ein Grund, warum wir jetzt über die Karten reden, weil er endlich seinen Oscar bekommen hat. Eigentlich, also man kann sich ja nur für ihn freuen. Ja. Also, ja. Eigentlich blöd, dass er fast bei ihn nicht bekommen hat, deswegen, aber. Ich kriege den dann nächstes Jahr für X-Men. Alles okay. Ja gut, aber zu Revenant hat jeder von uns gesehen. Also ich fand ihn ja auch gut, aber es gibt halt noch, ich fand halt noch fünf andere Filme besser. Ja. Und der, genau, und da ist dann zum Beispiel einer, den ich besser fand, nämlich Django Unchained ist bei mir auf Platz 5 gewesen. Hast du den auch noch in der Liste gehabt? Ja, der ist bei mir auch auf Platz 5, glaube ich. Ja, müsste dann sein. Deswegen, ja, das sind nämlich 2 Punkte. Ja, also ist jetzt gar nicht so ein Film, den man unbedingt mit DiCaprio sofort in Verbindung bringt. Ist ja nur Nebencharakter. Aber, also, der Film ist einfach gut, würde ich mal sagen. Und wobei, und da muss ich auch sagen, dass DiCaprio besser war als in The Revenant. Ja, finde ich auch. Also, aber er hatte auch einfach mehr eine bessere Dialog Rolle. Und eine bessere Rolle, wo er mehr zeigen konnte. Finde ich eigentlich auch witzig, dass er mehr Dialog hatte als The Revenant, obwohl er da den ganzen Film über war. Stimmt, aber halt. Aber da ist ja zum Beispiel diese Szene, wo mit er dem Schädel, ne? Ja, genau. Das ist sehr gut. Wo er da erklärt, warum Schwarzer nicht, warum der dazu geboren ist, versklavt zu werden oder so. Und wo er dann doch in den Schädel reinhaut und sich. Und dann, schneidet. Ja, genau. Und schneidet er sich. Das ganze Blut im Film ist ja echt. Ah, ja. Das hat er aus Versehen gemacht. Aber das ist dann, na gut, das. Von Anekdote. Das hört man im Nachhinein immer, das kann man jetzt nicht zur schauspielerischen Leistung dazuzählen. Was ich zum Beispiel auch bei, das haben wir ja, als wir die Oscars gesehen haben, wer hat es denn gesagt? Ich glaube, wir haben ja nebenbei noch Rocket Beans gesehen. Hm. Und da war doch dann auch die Diskussion, ob jetzt, da hieß es doch, ja, DiCaprio, das ist so toll, was er da schauspielert. Alles, alle Emotionen, die man da sieht, sind echt. Dem war wirklich kalt im Fluss. Und dann sagt der, dann ist es aber kein Schauspieler mehr. Dann ist ihm einfach kalt. Da könnte man jeden von uns in einfach ein Mann, den man leiden lässt. Da ist dann halt die Frage, ab wann ist es Schauspielerei, wenn er dann trotzdem Emotionen zeigt unter den Umständen. Die fand ich halt nicht so da. Ja, stimmt. Ich glaube, da hat der Tim auch angemerkt, das müsste er ihm zeigen, dass er in warmes Wasser springt, quasi in einem Pool. Und dann so tun, als ob es kalt ist. Als würde er fast erfrieren, ja. Ja. Klar, kann man so sehen. Ja. Genau. Aber da könnte man ja eigentlich mal Tims Liste, hast du die? Ja. Parat? Tims Liste der seiner schauspielerischen Leistung. Okay. Also wenn wir jetzt schon beim Thema sind, dann. Ja. Einfach direkt. Ja, von Platz 5 und dann sagen wir, ob es nachvollziehbar ist oder nicht. Top 5 hat er, jetzt hoffe ich, dass ich hier die Reihenfolge richtig mache, aber ich denke mal schon, ja. Departed. Ja, kommen wir auch noch zu. Aber ja, kann ich so unterschreiben. Dann, aber da sind ja alle gut. Also, ja, da, ist nicht auch mit Jack Nicholson? Genau. Okay. Als, den habe ich nicht gesehen, wo leider. Wo DiCaprio als Polizist undercover in der Mafia ist und Matt Damon so als Agent. Genau, und Matt Damon als Mafia, als Mafiosi undercover bei den Polizisten ist. Und dann, ja. Also das Ende, das mega gut. Platz 4 kann ich gleich mal noch nennen, weil das ist auch ein früherer Film und der kommt wahrscheinlich sonst auf unserer Liste auch nicht mehr vor. Critters 3. die Kuschelkiller kommt. Gangs of New York. Wäre der noch aufgetaucht? Ich glaube, dem hat nur er Punkte gegeben. Später auch bei den. Ja, den habe ich vergessen. Dann haben wir eine Top 11. Ja, naja. Nee, hä? Nicht. Doch, dann haben wir eine Top 11, ja. Ja, Gangs macht ja nichts. Das ist dann auch noch. Ich glaube, den hat allerdings keiner von uns gesehen, oder? Gangs of New York? Ich habe den nicht gesehen. Ist doch auch mit dem, der mal einen Oscar gewinnt, wenn er einen Film macht. Der, wie heißt der denn? Lincoln. Der auch Lincoln gespielt hat. Und There Will Be Blood. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, ja. Hat er doch dafür den ersten Oscar, glaube ich, bekommen. Kann sein. Ja, ich glaube ja. Dann kann er dafür ja gar keinen Oscar kriegen, wenn Daniel Day-Lewis mitspielt. Ja. Kriegt niemand einen Oscar. Ja gut, aber da können wir nichts sagen. Ja. Wäre aber mit Django Revenant und Gilbert Grape auf einen Platz gewesen. Ja, und Platz 3? Achso, genau, Platz 3 war Titanic. Echt? Ja, der Top. Okay. 5 schauspielerischen Leistungen, ja, die ist ja auch gut. Ja, aber ist die solide. Solide, ja. Keine Ahnung, da ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Ja, das kann sein. Aber es ist mittlerweile auch so lange her, dass ich Titanic gesehen habe, deswegen mag ich es auch nicht mehr so ganz einschätzen. Ja, ich weiß nicht, wann habe ich den gesehen? Vor einem halben Jahr? Vor einem Jahr? Ja gut, aber Tim muss ja wissen, der guckt den ja jedes Jahr fünfmal, ja. Was er da erzählt hat. Auf Platz, na, wollen wir Platz 2 und 1 noch aussparen? Kommen die noch? Also, ja, die kommen noch ziemlich also weit. Also 1 weiß ich auf jeden Fall, was noch kommt. Okay, na gut, dann machen wir die anderen beiden, auf die gehen wir aber noch ein. Wolf of Wall Street auf 2. Okay, hätte ich jetzt gedacht auf 1, aber ja, den hätte ich auf 1 gesetzt. Okay, und auf 1 hat er Inception. Echt? Mhm. Na gut. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Es sei denn, ich habe die Liste falsch rumgelesen. Ja gut, aber... aber das glaube ich nicht mehr. Ich hätte aber noch andere Rollen eher da drin noch gesehen. Oh, es tut mir auch sehr leid. Ich du hast einen ausgelassen? Nee, ich habe komplett die falsche Liste vorgelesen. Ach so. Ja, oh. Gut. Jetzt also das waren jetzt seine Filme, oder? Ich habe nochmal seine Filme, die wir da schon eingearbeitet okay. haben. Aber ist ja auch interessant, wie wir dann das versuchen aufzuschlüsseln, woran das liegen könnte. Aber dann macht es ja Sinn, dass wir hier uns so ratlos... Ja. Ja, okay, dann kommen wir jetzt zusammen. Nach Leistung ist auf Platz 5 Catch Me If You Can. Mhm, na gut. Kommen wir noch zu. Ich gehe jetzt einfach mal komplett durch. Auf Platz 4 Django. Django. Okay. Auf Platz 3 Aviator. Okay. Auf Platz 4 hat er mir geschrieben, der Film, wofür er das erste Mal für einen Oscar nominiert war, in Klammern, habe den Namen vergessen. Wahrscheinlich meint er Gilbert Grape. Und auf Platz 1 Wolf of Wall Street. Ja, natürlich auf einen, ja. Okay. Shutter Island fehlt mir da jetzt noch. Ja. Hätte ich vielleicht eher reingenommen als Gilbert Grape. Nee, Gilbert Grape habe ich nicht gesehen. Nein. Und Catch Me If You Can kann ich mich nicht mehr daran erinnern, den habe ich vor so langer Zeit gesehen. Mhm. Und was war jetzt nochmal? 3? Aviator, na gut, habe ich auch nicht gesehen. Ja. Aber den musst da du soll ja. Aviator ist gut, ja. Soll ja echt gut sein. Na gut, kommen wir noch zu. Ja, schön, wir müssen jetzt erstmal die Liste machen. Also ja. Gangs of New York wäre jetzt noch in der Liste, können wir nicht drüber reden. Dann kommt auf Platz 7 Titanic. Titanic. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die Punkte sind allein von Tim. Vermutlich, ja. Wurde der nicht genannt, ne. Na, in der Umfrage vielleicht noch. Ne, der wurde nicht genannt. Ich habe es ja hier aufgeschrieben. Okay. Ja, gut. Der hat jeder aber von uns gesehen. Das ist der DiCaprio-Film, den Titanic? Ich. Titanic? Ne, habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Okay. Nee. Das ist der Film von DiCaprio, den ich am öftersten gesehen habe. Bestimmt zweimal. Nee, ich tippe wahrscheinlich tatsächlich 5-6 Mal oder so. Aber das liegt auch schon viele Jahre zurück, das letzte Mal bestimmt 7-8 Jahre. Ich habe den halt ganz oft gesehen, weil das eine der wenigen Videokassetten war, die ich hatte, als ich klein war. Und es war einer von 5 Filmen oder so, den ich dann halt ab und zu immer wieder eingelegt habe. Und da hat man den halt nochmal geschaut. Deswegen habe ich auch die Harry Potter Teile so zigmal gesehen. Ja. Und mittlerweile ist, wie gesagt, eine Weile her, deswegen kann ich es auch gar nicht mehr so genau beurteilen, aber ich habe ihn eigentlich immer ganz gerne geschaut. Okay. Also ja, ich fand den, ich dachte ja auch immer, der wäre blöd und langweilig, aber dann habe ich den halt vor einem Jahr, halben Jahr gesehen und da ist ja, diese Liebesgeschichte ist ja gar nicht so groß da drin. Also sie ist natürlich die ganze Zeit präsent, aber ich finde die jetzt nicht störend. Also na gut, Liebesgeschichte, wenn sie gut sind, dann sind sie eh nicht störend, aber also sie sind, ist gut gemacht. Ja. Und der Film ist halt Special Effects mäßig eh über jeden Zweifel erhaben. Ja, also ja, ist ja nicht umsonst der zweit erfolgreichste Film aller Zeit. Ja. Muss man an der Stelle so sagen. Auch wenn man immer anti dagegen ist, bevor man ihn sieht, aber ist auf jeden Fall gut. Aber wo du jetzt schon angesprochen hast, welchen Film du am meisten gesehen hast, so welchen Film hast du denn am meisten gesehen, Niklas? Weißt du das? Hast du überhaupt einen Film öfter gesehen? Ich habe, glaube ich, jeden Film mit ihm nur einmal gesehen jeweils. Echt? Ja. Okay. Kann sein, dass ich Catch Me If You Can zweimal gesehen habe. Den habe ich einmal. Den habe ich bestimmt auch zweimal gesehen, ja. Weiß ich gar nicht. Schon länger, ja. Also ich weiß, dass ich Inception... Aviator habe ich zum Beispiel nur einmal gesehen und das ist schon ziemlich lange her. Aber ich weiß noch irgendwie, dass er gut ist. Ja, das geht mir genauso, ja. Okay. Ich glaube, Inception habe ich mindestens auch zweimal gesehen. Aber das ist auch so ein Film, den könnte ich mir jetzt heute Abend auch wieder anschauen. Ja, ja bei Inception habe ich den so oft gesehen, weil ich den immer jedem gezeigt habe. Ja. Wenn der den nicht kannte, habe ich gesagt, ja komm, wir gucken Inception. Mhm. Wenn er schon Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt kannte. Okay. Das ist Inception der nächste. Aber im Grunde kennt ja jeder Inception, aber das ist auch so ein Konsens, den kann jeder gucken. Ja. Also ich kenne niemanden, der sagt auch nur nicht Inception. Ja, aber sonst habe ich auch jeden Film nur einmal gesehen. Hm. Django, Ist mir zu lang, habe ich auch keine Lust, da nochmal reinzugucken. Ja, da weiß ich. Na, ich glaube doch, den habe ich zweimal gesehen, vielleicht. Einmal im Kino direkt und dann eins, zwei, drei Jahre später nochmal. Obwohl, so alt ist er ja auch noch gar nicht. Das ist irgendwie, finde ich, so ein Film, wo man sagen kann, der ist gut, aber den muss man nicht nochmal ein zweites Mal sehen. Nee, so wie Revenant. Also Revenant ist im Kino auf jeden Fall mega gut gewesen, aber ob ich, wenn ich den nochmal im Fernsehen sehe, glaube ich nicht, dass der überhaupt noch so... Dann eher so nebenbei vielleicht. Nee, aber dann hörst du die ganze Zeit nur die Karpe. Ist ja genauso wie bei... Also Hateful Eight gucke ich mir auch nicht nochmal an. Obwohl ich den... Na gut, den fand ich jetzt nicht mal so gut, aber den fand ich echt anstrengend. Ich fand den ziemlich gut eigentlich. Aber da war ich so ziemlich allein mit meiner Meinung von allen, die den gesehen haben. Ich fand den auch. Ja, du fandest ihn auch? Ja. Achso. Mit wem habt ihr den? Mit Timothy. Wir haben den, ja genau, mit Timothy gesehen. Ich fand den auch sehr gut. Ja, ein paar Sachen ein bisschen gestört, aber war schon gut. Okay. Weil der Film, den wir gestern gesehen haben, den gucke ich mir, glaube ich, auch nicht nochmal an. Nee, den schaue ich mir an. Der war anstrengend, ja. Boah. Ja, können wir ja kurz erwähnen. Was mit Leonardo DiCaprio? Nee. ganz anderen Film. Mängelexemplar waren wir zur Pressevorführung. Eine deutsche, ich glaube, RBB und Arte. Ja, die waren Berlin-Brandenburg. Stand da plötzlich drin, ja. Produktion. Vage basierend auf einem Buch von Sarah Kuttner. Und an sich ein guter Film, aber halt anstrengend. Lang, anstrengend. Ja. begleitet halt eine, ich weiß nicht, Ende 20, 28. 28-Jährige, ich habe den Namen der Schauspielerin vergessen. Caro. Caro auf jeden Fall im Film, genau. Die mit depressiven Menschen. Stimmungen zu kämpfen hat. Kann man so sagen. Hatte oder Depression selbst, ja. Aber ich habe es nicht ganz verstanden, weil also sie hat ja, also sie soll ja scheinbar wirklich Depression haben. Ja. Und ihre Freundin hat dann plötzlich auch Depression und plötzlich haben alle Depression. Ja, ja. Also so kam es irgendwie rüber. Und erst dachte ich, es wäre so Depression ist halt da, so quasi, dass es kein Tabuthema mehr sein, aber immerhin alle Depression. So kam es so vor. Es war irgendwie, die Mutter hatte auch Depression. Die hatte es früher, na gut, von der hat sie es so ein bisschen bekommen. Woher das haben man denn Depression? Das haben sie ein bisschen in den Film, hatte ich ja gelesen, in dem Presseheft, was wir bekommen haben. Das war im Buch jetzt nicht ganz so. Das haben sie im Film ein bisschen ausgebaut, diese Beziehungen zu ihrer Mutter und dann, dass die auch und so weiter und so weiter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Serien sieht, so Seifenopern, da sind die Leute ja auch alle immer traurig. Ja. Meistens. Irgendwie, das ist ja noch ein Unterschied zwischen traurig und Depression. Ja. Ja, stimmt. Aber na gut, war jetzt ein kurzer Abschweifer. Ja. Wir waren gegen den bei Titanic. Haben wir dazu alles gesagt? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Okay. Dann kommen wir zum. Sind eigentlich nach Titanic Kate Winslet und Leonardo DiCaprio nochmal in irgendeinem Film zusammen aufgetaucht? Ja. Hatte ich sogar in meiner Liste. Ich hatte ja eine Top 10 gemacht. Ja. Und da auf Platz 10 ist bei mir Zeiten des Aufruhrs. Ah. Einfach nur, weil ich nur 10 Filme von ihm gesehen habe. Das ist Kate Winslet und DiCaprio spielen dann Ehepaar, die sich erst lieben und dann ich weiß gar nicht, ob ich die Handlung irgendwie zusammenkriege. Ich habe den letzten erst gesehen, aber ich fand den nicht gut. Das war so ein Beziehungsdrama. Mhm. Die kriegen ein Kind, sie möchte nach Paris, er wird dann aber befördert, bleiben sie doch da und ganz konfus und depressiv, wo wir gerade beim Thema sind. Also ich fand den auch sehr anstrengend. Ja, nie gesehen. Der Titel kommt mir bekannt vor, aber mehr auch nicht. Ja, also damals war das halt so ein Ding, dass die beiden wieder zusammen einen Film gedreht haben. Die sieht man ja auch, die sind ja auch wohl toll befreundet. Hm. Und bei der Oscar-Verleihung gesehen. Ja, das ist sicher. Also schon mal sind zusammengekommen, ne? Ach so. Sogar. Auf dem roten Teppich. Glaube ich. Geil. Ja, das war es eigentlich. Ja. Mehr kann ich zu den beiden jetzt auch nicht sagen. Ist nur, was ich bei den Oscars gesehen habe. Ja. Aber der hat es ja nicht in die Liste geschafft. Hm. Ich glaube, den haben auch nicht so viele gesehen. Gut, dann kommen wir zu Platz 6 in der Liste. Da haben wir schon genannt bei den besten Leistungen. Hm. Oder war der. Ja. Departed unter Feinden. Mit DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Michael Sheen. Heißt er Michael Sheen? Der Vater von Charlie Sheen. Ja. Martin Sheen. Der ist. Ich habe den auch schon vor einer Weile gesehen, weiß aber, dass ich den extrem gut fand. Mega spannend. Ich weiß nur, dass eigentlich jeder, der ihn gesehen hat, gesagt hat, der ist richtig gut. Ja. Und ich immer überlegt habe, ja, wahrscheinlich, ich habe den bestimmt gesehen. Der ist bestimmt nicht an mir vorbeigegangen. Aber ich weiß nichts über den Film, also habe ich ihn, glaube ich, nicht gesehen. Okay. Sonst wüsste ich das wahrscheinlich. Nee. Ja. Aber ich glaube, da hat Mark Wahlberg eine Oscar-Nominierung bekommen. Oh, okay. Als bester Nebendarsteller. Da kann man jetzt nochmal, das passt sehr gut, weil den Film, da hat der Regie geführt, Martin Scorsese. Und Scorsese und DiCaprio sind ja quasi, die haben ja so viele Filme miteinander gemacht. Die sind ja, also, wenn Scorsese einen Film macht, dann ist, glaube ich, DiCaprio immer der Erste, den er fragt, ob er mitmachen möchte. Und die haben ja noch, also was haben die noch gemacht? Die haben Depart gemacht, Shutter Island. Ach, Shutter Island auch, okay. Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Wie heißt der denn? Aviator. Ach so. Ja, der hat er auch gemacht. Also, ich glaube sogar die besten Rollen von DiCaprio sind in Scorsese-Filmen. Wahrscheinlich haben die sogar noch mehr gemacht, was mir jetzt nicht einfällt. Oder Blood Diamond war nicht Scorsese. Ich glaube nicht. Noch bekannter. Wer hat denn Gangs of New York gemacht? Welcher Regisseur? Das könnte Scorsese gewesen sein. Ich kann da mal gucken. Du kannst schon mal. Was wollte ich noch zu Departed sagen? Na, der hat ja auch. War das für Departed? Ich glaube, da hat Scorsese auch einen Oscar für bekommen. Für beste Regie. Wo dann alle gesagt haben: Ja, das war ja nur jetzt. Ist ja jetzt nur ein Oscar. Wegen fürs der Schauspieler. Achso, na gut. Weil. Irgendwann müssen sie ihm halt eingeben. So wie sie für Morricone jetzt wahrscheinlich die letzte Gelegenheit genutzt haben, ihm einzugeben. Wobei er auch ja gut war, weil Hateful Eight, das wäre jetzt nicht so das. Aber Departed ist ja im Vergleich zu anderen Filmen von Scorsese nicht so gut. Also man bringt ihn nicht so mit ihm in Verbindung, finde ich, jetzt so schnell. Schon. Also Taxi Driver ist ja so das bekannteste. Ja, das älteste, ja. Aber er hat ja noch so viel mehr gemacht. Haben wir jetzt gerade offen. Genau, und Gangs of New York ist auch noch von Scorsese, das stimmt. Und dann halt, Filme wie Raging Bull und Goodfellas und... Ach, Cap der Angst ist auch bekannt, ja. Oder wer klopft denn da an meine Tür? Casino fand ich schlecht. Casino, ja, ich weiß nicht. Ist mit so einem komischen Voice-Over die ganze Zeit. Okay. Eine Erzählstimme. Mit wem ist der denn? Der ist mit Robert De Niro. Ich glaube, Robert De Niro war doch auch irgendwie seine... Also, bevor DiCaprio kam, hat er alle Filme mit Robert De Niro gemacht. Mhm. Wie will der spielen? Taxi Driver. Goodfellas ist ja nicht auch drin. Ja, also, aber auf jeden Fall sind die beiden jetzt ja so eng miteinander verbunden. Da gab es auch letztens auch ein Trailer für ein Casino in Las Vegas, wo dann Scorsese und DiCaprio mitgemacht haben. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber es war ja ziemlich witzig. Es hat irgendwie zu allem gepasst. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu Departed. Das ist ja auch ein Remake. Also den Film, also die grobe Handlung basiert ja auf dem südkoreanischen Film Infernal Affairs, glaube ich. Von dem es drei Teile gibt und den ersten haben sie halt mit Departed neu verfilmt. Was auch so ein Grund war, warum sie dann dem Film Oscar geben, weil viele auch sagen, Infernal Affairs ist sogar besser als Departed. Was ich nicht beurteilen kann, ich habe nicht gesehen. Aber ja, also auf jeden Fall ein guter Film hatte ich auch in meiner Liste. Und DiCaprio ist auch richtig gut drin. Gut, dann zu einem weiteren Scorsese-Film. Bei welchem Platz sind wir jetzt? Fünf. Aviator. Ja, von Scorsese. Ja, den haben Niklas und ich beide ziemlich weit hoch, glaube ich. Ich habe den auf Platz 3. Ja, ich habe den auch auf Platz 2 gesetzt, wobei ich von der Handlung selbst wirklich nicht mehr viel weiß. Mir ist bloß hängen geblieben. Ich fand den wirklich toll und auch wie Leonardo DiCaprio gespielt hat. Es ist aber, ich gehe doch recht in der Annahme, dass es der Film ist, wo er mit, ich habe den Namen vergessen, wenn man so sehr, sehr große Angst vor Keimen und... Ach ja, wo man diese Szene sieht, wie seine Mutter ihn wäscht da am Anfang. Ja, das stimmt, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, aber er muss immer zwischendurch rausrennen. So ins zwanghaft. Badezimmer und sich ganz. So, hat so eine schlimme Waschneurose. Genau. Hm. Ja, und das spielt da wirklich ausgezeichnet, fand ich. Okay. Ja, und er hat doch dann auch einen Absturz und ist dann irgendwie so halb behindert. Stimmt, das hätte ich gar nicht mehr gewusst. Also, ich weiß nur noch, dass er Flieger ist, ja. Dass er steinreich ist, ja. Und dass es irgendwie um Eheprobleme ging und halt um. Ja. Diese Waschnarkose. Ja, genau. Ja, stimmt mit dem Absturz, ja, schade. Ich schaue mir den nochmal an, der ist wirklich gut. Okay. Ja, und das ist auch der Film, glaube ich, den ich Stefan am ehesten noch empfehlen würde. Man ist auch da in der Liste der einzige, den ich nicht gesehen habe. Ja, okay. Ist auf Gilbert Grape, ja. Und Gangs of New York. Ja, also sonst gibt es dazu nichts mehr zu sagen, oder? Ja, außer, dass er das sehr gut gespielt hat. Ich war aber überrascht, dass der es überhaupt so weit in die Liste geschafft hat, weil der eigentlich von der Kritik gar nicht so gut angenommen wurde damals. Okay, Blanchett spielt noch mit. Mhm. Ja, von wann ist der 2004, ne? Mhm. Ja. Mit Howard Shawn als Soundtrack. Jo. Ja, hier, die Kritiken fallen recht gemischt aus. Mhm. Einer von Filmstarts, naja. Filmstarts ist doch in Deutschland schon fast das bekannteste, was Kritiken angeht. Ja, noch. Wenn wir erstmal bei Kritik sind. ja, genau, Aviator. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Aber soll gut sein, ja. Hm. Dann kommen wir zum Film, den wir alle gesehen haben, an die ich mich aber nicht mehr erinnern kann, deswegen ist er nicht mehr in meiner Liste. Vielleicht hätte er es sogar reingeschafft. Catch Me If You Can von Steven Spielberg. Das ist bei mir auf Platz 1. Bei deinem Platz 1? Ja. Ja, mit Tom Hanks. Ja gut, Steven Spielberg muss ja Tom Hanks wieder dabei sein. Hm. Ich finde das eigentlich voll gemein, dass manche Regisseure immer nur ihren Lieblingsschauspieler nehmen. Hm. Tim Burton mit Johnny Depp. Ja, Tarantino, und Samuel L. Jackson. Ja. Und hier ja Helena Bonham Carter. Wollte ich auch gerade sagen. Jedes Mal. Ja. Apropos, da kam jetzt der neue Trailer zum nächsten Tim Burton-Film. Ach so, ich habe nur Bilder gesehen. Und die Insel, ist der Trailer gut? Nee, ich fand den katastrophal. Das ist langweilig, das ist einfach nur... Das ist einfach nur komisch wahrscheinlich wieder. Ne? Ja, das ist einfach nur seltsam. Aber so den letzten hier mit Christopher Waltz, Big Eyes, den fand ich sehr gut. Habe ich gestern eine Kritik auf unserem Blog zugeschrieben. Habe ich vorgestern gesehen, den Film. Oder vor 3 Tagen. Den fand ich auch gut, ja. Ich fand, also Christopher Waltz hat wieder sehr gut gespielt. Genau. Und die Frau fand ich auch gut. Amy auch Adams hat das top gespielt. Aber wie spielt denn Christoph Waltz? Christoph Waltz, wie man ihn kennt, schmierigen Typen. Nee. Das aber ist, er ist lustig halt und unterhaltsam lustig. In dem Film. Also es ist jetzt keine große schauspielerische Leistung. Aber bei Christoph Waltz habe ich das Gefühl, der ist kein Schauspieler, der spielt sich selber. Ja. Er ist in jedem Film gleich. Und dann sagen alle, oh, toll gespielt. Da habe ich ein Interview mit ihm gesehen, der war wieder genauso. Das ist einfach. Aber also die Filme im Gerichtssaal, die ist doch mega gut. Genau, die habe ich am ehesten. Die ist so lustig. Genau, die habe ich am negativsten in meiner Kategorie aufgestellt. Ja, die ist halt nicht glaubhaft. Ja, genau, aber es ist so ein bisschen halt slapstick-mäßig. Das finde ich, hat im Ganzen so die Authentizität genommen. Na, ich fand halt generell bei dem Film ganz gut, dass der halt eigentlich ein ernstes Thema behandelt, aber halt diesen unterschwelligen Humor hat. Ja, das fand ich ja auch gut. Ja. Und ich fand es schön zu wissen, dass es halt auch wirklich so diese Bilder auch in echt gab. Hm. Das macht oder hat das Ganze wirklich ganz sehenswert. Und das Interessante ist ja auch, dass sie halt nicht erfolgreich werden konnte durch diese Bilder, weil sie halt eine Malerin ist. Und wenn jetzt halt ein Mann diese emotionalen Bilder von traurigen Kindern mit großen Augen malt, dann ist natürlich irgendwie so ein großes Thema, obwohl die Bilder an sich eigentlich kitschig und nicht wirklich gut sind. Ja. Das fand ich auch ganz interessant. Ich fand den Film auch ziemlich gut, ja. Okay. Big Eyes, genau. Ja. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht, so mit Regisseur und Schauspieler. Christopher Nolan hat ja immer Christian Bale ziemlich oft. Obwohl in seinem nächsten Film, weiß ich gar nicht. Ja, finde ich nur witzig, so eine Partnerschaften. Jo. Ein bisschen gemein, aber okay. Bei welchem Film war das so? Catch Me If You Can. Ja, ich kann nichts mehr dazu sagen, ich habe ihn komplett vergessen. Ja, bei mir ist er auch lange her. Ich habe ihn zwar in meine Liste mit reingenommen, er wäre vielleicht sogar noch weiter oben gelandet, wenn es nicht auch so lange her wäre, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß aber, ich fand ihn ziemlich gut. Ich weiß noch, irgendwas war mit, am Ende druckt er Geld oder zwischendurch druckt er. Naja, er fälscht ja am Anfang so Dokumente, also Dokumente, sowas. Ist halt so ein Trickbetrüger. Ja, genau. Und der Typ, der ihn dann am Schluss fängt, na okay, Spoiler, ja, egal. Aber Jahre, ja, genau. Also der. Das ist ja irgendwie klar. Gibt ihm den Job quasi. Also, ja, okay. Hast du ihn in deine Liste genommen? Ja, auf Platz 1. Auf Platz 1, ja. Na, gut. So wegen DiCaprio oder vom Film? Ja, wegen der schauspielerischen Leistung von DiCaprio. Hm. Okay. Aber der ist ja auch noch ziemlich jung, ne? Jo. Das ist auch noch so ein Bubi. Ja gut, dann kommen wir zum dritten Film in der Liste, oder? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Ne, zum dritten Film. Der ist auf meine Platz 1. Ich weiß nicht, war dein Platz 1 schon? Nein. Was ist denn? Achso. Was war Tims Platz 1? Nee, kommt glaube ich auch noch. Kommt noch. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 1, nämlich Wolf of Wall Street. Von Martin Scorsese wieder. Hm. Und letztes Jahr, nee, 2014 ist der erschienen. Ja. Ja, also hat's extrem nicht, gut. Hat es nicht in meine Top 5 geschafft. Ich weiß auch nicht warum. Hat mich nicht ganz so abgeholt. Ich fand den so gut. Ich fand einfach, bis auf die letzte Viertelstunde oder halbe Viertelstunde, wo dann halt gefasst wurde, das ist jetzt nach einer wahren Geschichte, das ist ja kein Spoiler, wo er dann kein Alkohol mehr trinkt und sein ganzes Leben hasst. Bis dahin ist es so gut. Wie einfach alles eskaliert, wie, was sie da für Partys die ganze Zeit machen an der Börse. Also das ist einfach ein Film, da muss man, also keine Ahnung, macht einfach nur Spaß, finde ich. Und die Szene, wo er da irgendwie so Drogen nimmt, die soll auch gut sein, ne? Wo er da zu seinem Auto kriegt. Ja, wo sie so 10 Jahre alte, wo sie so ein paar Jahre alte Pillen nehmen und die dann erst mega spät wirken. Und während er mit seinem Kumpel telefoniert, kippt er dann um und kommt nicht mehr ins Auto. Ja, das ist so witzig. Und wo er denkt, dass er ganz normal zurückgefahren ist und dann ist das Auto völlig zerstört. Ja, und da muss ich sagen, also das war schauspielerisch das Beste, was ich je von DiCaprio gesehen habe. Also ich habe Gilbert Grape und Elvis hat er nicht gesehen, aber also das ist so krass, allein diese Szene, wie er da zum Auto robbt. Ja. Das muss man erstmal machen. Außer es kommt jetzt raus, die haben wirklich Tabletten gegeben und das war gar nicht gespielt. Also, ich glaube, Tim hatte den auf Platz 2. Kann sein, ja. Also zumindest bei, was das Schauspiel angeht, ganz weit oben. Der hat den auf nach Leistung auf Platz 1. Und Qualität der Filme auf Platz 2. Ja. Kann man, glaube ich, so unterschreiben. Würde ich genau so. Naja, außer das, also Wolf ist für mich auf beiden Platz 1. Hm. Wenn nicht sogar einer meiner Lieblingsfilme. Jo. Hm. Habt ihr dazu noch was? Ich habe den leider nicht gesehen. Ach so. Wolf of Wall Street. Ich wollte den immer mal sehen. Ich habe ja auch diese komische DVD, ja, DVD gekauft auf dem. Von Wolf of Wall Street. Ja. Passend, wir waren da auf dem Polenmarkt. Polenmarkt. Eine sehr schlecht gemachte. Einfach einen Stream runtergeladen, auf DVD gebrannt. Also, wie viel hast du dafür bezahlt? Ja, 12 Euro oder so. Nee, 6 Euro, glaube ich. 6 ja, Euro, aber ja, für 6 Euro kriegst du den noch auch beim Mediamarkt. Ja, das war aber dumm. Also der war halt noch nicht offiziell auf DVD raus zu dem Zeitpunkt. Ja, dann war das einfach richtig schlechte Qualität. Ja, so dann habe ich ihn nicht zu Ende geguckt. Das war wirklich dumm, ja. Da fällt mir gerade ein, es gibt doch bei IMDb kann man doch auch so also man gibt, kann ja der Punkte geben und dann schreiben, warum man einen Film mag oder nicht. Hm. Und dann habe ich gesehen, bei Wolf of Wall Street hat einer einen Punkt gegeben und dann, da sind keine Wölfe im Film. fand ich auch sehr witzig. Ja, genau. Hat der eigentlich einen Oscar bekommen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube fast auch nicht. Ja. Der war zu anti-amerikanisch. Ja, die konnten ihm wahrscheinlich auch nichts geben. Weil der, ja, der ist halt so anti. Also so, Antikapitalismus. Ja. Ist ja auch der Grund gewesen, weshalb wohl Jake Gyllenhaal nicht für Nightcrawler nominiert wurde. Mhm. Weil der halt die Presse, also ja, da sehr schlecht bei wegkommt. Ja. Mhm. Wobei, also das war auch, weiß so ja auch eine jeder. Gute, also ja. So eine gute Leistung, ich verstehe es nicht, wie man den damals nicht nominieren konnte. Ich weiß nicht, wir hatten letztes Jahr den Oscar bekommen. Für besten Hauptdarsteller? Ja. War das Matthew McConaughey? Nee. Wer hat denn heute? War es vorletztes Jahr? Wer hat dieses Jahr gewonnen? Bester Darsteller? Nee, beste Darstellerin war Brie Larson. Bester Nebendarsteller meinst du jetzt? Nee, beste Darstellerin. Ach so, hier diesen Transenfilm, Danish Girl. Ja, genau. Genau, da hat sie die Freundin gespielt von. Nee, das ist Alicia Vikander. Ach so. Ich meinte Brie Larson. Die hat für Ruhm. Ja, genau. Ach so, stimmt, die hat beste Nebendarstellerin aus Danish Girl. Ich verstehe nicht, worauf es geht. Okay. Ich wollte nur wissen, wer ihr den Preis gegeben hat. Wem? Brie Larson. Für beste Hauptdarstellerin. Genau, weil das machen ja immer die besten Hauptdarsteller vom Vorjahr. So. Deswegen wollte ich. Ja. Und letztes Jahr war es Eddie Redmayne. Eddie Redmayne hat ihr den Preis gegeben. Deswegen hat Eddie Redmayne letztes Jahr den Oscar bekommen für den Stephen Hawking Film. Ah ja, passt. Darum ging es mir nur, weil letztes Jahr hätte auch Nightcrawler, hätte auch Jack Gyllenhaal nominiert werden können. Ja. Das war alles, was ich sagen wollte. Ja, Jack Gyllenhaal. Warum hat der eigentlich noch nie einen Oscar bekommen? Vielleicht weil er früher. Für Prince of Persia. Ja. Oder für. Was hat er sonst gemacht? Ich weiß gar nicht, was er sonst gemacht hat. Den Boxfilm vor kurzem. Ja, gut. Donnie Darko. Donnie Darko. Aber ist ja erst später so ein Kultfilm geworden. Ja, der war erst ziemlich. Ja, aber der ist auch super. Ja. Donnie Darko ist richtig gut. Können wir mal einen Podcast über Donnie Darko machen? Okay. Über die Theorien, die es über den Film gibt. Und dann können wir noch über S. Darko reden. Die soll schlecht sein, oder? Die soll richtig schlecht sein. Das Traurige daran ist ja, dass der Regisseur derselbe ist. Oh. Der hat ja danach auch nur noch Grütze gemacht. Dieser Film mit The Rock, wo es auch um Weltuntergang geht und so. Wie hieß denn der? Irgendwas mit Island? Nee, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall auch nicht gut. Okay. Mit Justin Timberlake. Ja, Justin Timberlake hat doch auch bei guten Filmen mitgespielt. Ja. Social Network. Inside Louis Davis. Ja. Ich habe nichts gegen den. Ja gut, aber jetzt schauen wir ihn wieder ab. Dann kommen wir jetzt. Also genau, und der erste Platz haben sich zwei Filme geteilt. Mit 16 Punkten. Achso. Wie? Ja, nee, alles gut. Also. Ich dachte, du hättest Platz 2 übersprungen, aber hast du ja gerade gesagt. Teilen sich. Ja, genau. und es sind. Ist ein Scorsese-Film und ein Christopher Nolan-Film. Und es ist ja klar, was jetzt auch übrig bleibt, sind Shutter Island und Inception mit jeweils 16 Punkten. Und finde ich beides sehr passend auf dem ersten Platz. Ja, wozu man sagen muss, dass Inception überall genannt wurde. Hm. Hatte jeder in seiner Liste. Ja. Und in der Umfrage war auch Platz 4. Und Shutter Island ist so weit hochgekommen, weil der zweimal auf Platz 1 war. Genau, bei mir und bei wem noch? Die Umfrage. Ach, und bei der Umfrage. Genau. Womit fangen wir an? Shutter Island? Shutter Island, ja. Vielleicht kann einer von euch die Handlung sogar noch besser aufreißen als ich, obwohl ich noch Platz 1 gewählt habe. Es geht um die Insel Shutter Island. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Shutter Island heißt. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Insel mit der Irrenanstalt drauf. Und da verschwindet eine Frau plötzlich aus dem Zimmer. Also aus ihrem Zimmer ist sie plötzlich einfach weg. Und dann wird Leonardo DiCaprio gerufen mit Mark Ruffalo. Mhm. Die beiden sind Polizeimenschen und müssen das Verschwinden untersuchen. Genau. Und dann merkt DiCaprio, dass da nichts ist, wie es scheint. Zwischendurch taucht dann Ben Kingsley auf und sagt, das ist alles in Ordnung. Ja, genau. Und ja, ist halt so ein Mind, wie nennt man das? Mindfuck-Film, ja. Mhm. So in etwa. Also ich fand das Ende jetzt gar nicht mal. Ich fand das Ende jetzt gar nicht mal so verwirrend. Mhm. Weil ich finde es eigentlich relativ deutlich. Und aber manche sagen ja, man weiß jetzt nicht, wie ist es denn nun? Na, man weiß halt nicht, ob die das mit den Experimenten stimmt oder nicht. Naja, ist doch schon. Na, ob jetzt die Leute wirklich böse Experimente mit Menschen gemacht haben oder ob die eigentlich wirklich nur heilen wollten, die Ärzte. So. Ja gut, das weiß man nicht, ja. Aber. Das ist halt das Einzige, was offen ist, so ein bisschen, finde ich. Am Schluss. Aber trotzdem fand. Also der Film ist auf jeden Fall extrem gut. Ja. Das wäre ja nicht so weit oben in der Liste. Ja. Weil da passt es allein. Die Handlung ist halt top, ne? Ja. Und das ist halt mega spannend. Schauspielerisch auch. Und deswegen stimmt da einfach alles. Ja. Wobei der ja, er ist jetzt schon ein paar Jahre her, als er rauskam, aber der wurde ja extra früh ins Jahr gezogen, oder nee, er sollte Ende des Jahres rauskommen, weil alle dachten, ja okay, Scorsese, DiCaprio, sicherlich ein Oscar-Film. Da haben die den aber gesehen und meinten, oh, der ist ja gar nicht mal so gut. Ziehen wir den mal ins Frühjahr des nächsten Jahres, damit der nicht in diese Oscar-Saison fällt. Und dann kann man sagen, ja, den haben wir ja früh ins Jahr genommen. Deswegen wurde er nicht nominiert. Also quasi um der Entschuldigung zu haben, dass er nicht nominiert wird. Okay, und dann wurde er doch nominiert? Nee, glaube ich, keine einzige Nominierung bekommen. Weil der ist nicht so gut weggekommen damals. Hm. Aber eigentlich heute, ich kenne auch niemanden, der sagt, Shutter Island ist scheiße. Nee. Ist auch so ein Konsensfilm. Ja. Haben sie ja dieses Jahr gemacht mit, was hat, mit Hail Caesar. Wo alle vorher gesagt haben, der kriegt doch sicherlich eine Menge Oscars. Ja, aber darauf darf man auch einfach nicht zu viel geben, auf diese Oscars. Ja, klar. Ja. Also ich fand ja Hail Caesar super. Das ist immer noch der beste Film des Jahres bislang. Ich fand ihn okay. Ja, meine Eltern fanden den halt sehr gut. Weil sie meinten, dass diese Anspielung auf diese alten Filme, ja, das ist wirklich halt sehr gut umgesetzt ist und so. Und das, sie meinten halt, das ist so ein Nostalgie-Faktor, der sehr groß ist. Das ist ja das Einzige, was die Coen-Brüder mit dem Film machen wollten. Die wollten ja nur. Ja, die wollten nur so eine Liebes-. Hommage an Hollywood, an die alten Filme. Genau. Und allein die Szene mit dem U-Boot, das ist das Witzigste überhaupt. Wie ein Fettigboot darüber springt. Mit dem Geld, das Geld darüber einfällt. Wobei ich gar nicht verstanden habe, was das sollte. Also, das ist glaube ich auch egal. Na, meine Eltern haben gesagt, das war wegen der McCarthy-Ära, dass man so Leuten vorgeworfen hat, sie wären Kommunisten. Ja, gut, und dass sie Agenten sind und dann nach Russland überwechseln. Und dass sie sich das dann immer so vorgestellt haben, ja, die kommen denn da halt an, steigen das russische U-Boot und so. Und dass das halt so ein bisschen das lächerlich darstellen sollte. Aber das mit den Drehbuchautoren, den Kommunistischen, ist ja wirklich so. Ja. Da gibt es auch jetzt auch einen Film, Trumbo, Bryan Cranston. Ich fand das halt lustig mit dem Typen, der in meine Ecke irgendwas gelabert hat, so reingerufen hat und dann alle so halt Maul. Da dachte ich, das wäre 1:1 von Big Lebowski. So, mit, halt die Klappe, Donny. Ja, yeah. Out of the element. Das ist ja schon ein Film, so witzig. Ich fand es halt ein bisschen komisch, so wieder, ja, George Clooney wird entführt und die Auflösung ist dann einfach am Schluss, dass dieser komische Cowboy ihn da abholt. Das war ich halt wieder so ein bisschen lächerlich. Er hätte doch die ganze Zeit abhauen können. Ja. Als ob die wollten ihn auch gar nicht umbringen. Ja. Das habe ich ja nicht verstanden. Aber einfach nur, weil er so dumm ist. Wie er da mit den beiden Häppchen da sitzt und alle so ankommen. Immer wenn er sich hinsetzt, stößt er sich so an sein Schwert. Das ist so dumm. Aber das Beste fand ich eigentlich mit Tilda Swinton. Ich fand das total Zwillinge komisch. Ja, das haben sie einfach so mega schlecht gemacht, dass sie immer ins Bild kommt. Und wenn sie weg ist, kommt sie noch mal ins Bild. Das haben die mit Absicht so scheiße gemacht, das fand ich so geil. Oh, ich finde den Film super, wenn ich schon wieder daran denke. Ja, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Wegen Oscars Shutter Island. Genau. Ja, aber Shutter Island ist super. Ja. Kann man so festhalten. Dann kommen wir jetzt zu Platz 1. Inception von Christopher Nolan, unter anderem mit Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Cillian Murphy, Mario Cotillard, Ellen Page, ein Inder. Ich weiß nicht, was der Yusuf im Film heißt. Und den Namen kann ich mir auch nicht merken. Ich glaube, ein japanischer Darsteller. Ken Nakamura? Kann sein, ja. Aus Last Samurai und so kennt man den aus ein paar Filmen, genau. Genau. Ja. Ja. Müssen wir jetzt nochmal erwähnen, worum es geht? Ich glaube nicht, oder? Inception hat jeder gesehen. Ich glaube auch. Ja, also der Film ist mega gut. Sonst hätte ich ja nicht so oft gesehen. Aber ich finde, der Darsteller von Leonardo DiCaprio ist jetzt nicht. Finde ich nicht so besonders. Ja, nee. Also er trägt halt den Film. Also es geht ja halt auch um ihn, aber ich fand da andere Rollen besser. Hm. Eigentlich. Ja. Hm. Nee, ach, nee, ich glaube, er heißt Ken Watanabe, nicht Nakamura. Ja, ich glaube auch, ja. Kenne ich nicht. Naja, ja, du erkennst den, wenn du ihn siehst. Bei Last Samurai, der spielt bei Godzilla. Der neue Godzilla? Ja. Okay. Hast du nicht ganz gesehen? Doch, den habe ich mit Max im Kino gesehen. Wo er dann. Das war diese dumme Szene, wo der ganze Film ist. Das ist doch dieser japanische Forscher, wo sie dann sagen: Oh Gott, wir können nicht Godzilla aufhalten und wir können das andere Ding auch nicht aufhalten. Und dann, wo er dann sagt: Lasst sie kämpfen. Dann lassen sie einfach der Stadt. Ich fand das einfach mal so traurig, dass Juliette Binoche da mitgespielt hat. Ich habe von der noch nie was gesehen. Das ist der einzige Film, den ich von ihr kenne. Okay. Das ist halt eine französische Schauspielerin. Ist auch richtig schwachsinnig, weil ich da musste ich halt auf Toilette im Kino, geh weg und komm wieder und Bryan Cranston ist tot. Okay. So nach einer halben Stunde die spannendste Stelle verpasst. Ja. Und, ja gut, aber dann Inception, ja. Mhm. Ja gut, warum ist denn so bekannt? Der ist halt mega komplex. Der wäre gar nicht mal so komplex, wenn er im Film mal Sachen erklären würde. Mhm. Weil ich hab ihn ein paar Mal gesehen und irgendwas ist mir aufgefallen, der erklärt einfach Sachen nicht. Zum Beispiel dieses eine Ding, was war denn eine Sache? Sie haben einfach eine Sache nicht erklärt, sodass dann manche Szenen im Nachhinein unlogisch wirken. Zum Beispiel, dass dieser Kick, den die bekommen, also dass man nach hinten fällt und dadurch dann aufwacht, dass der gleichzeitig mit der Musik sein muss, glaube ich. Also ich spiele ja auch immer die Musik, damit man weiß, der Kick kommt gleich. Mhm. Ah ja, stimmt. Und irgendwas, das habe ich schon wieder vergessen, aber irgendwas da gilt, dass das und das zusammen passieren muss, damit man aufwacht. Und es wird nicht im Film erklärt. Ist mir erst irgendwann klar geworden. Okay. Ja. Ja, aber das ist natürlich auch immer schön, wenn man den Film dann, wie gesagt, 3-4 Mal sehen kann, weil einem immer noch was auffällt, wie es dann. Ja, genau. Aber dafür ist ja auch Christopher Nolan bekannt. Ja. Also Prestige ist ja genauso. Und wie heißt es? Memento, ja. Sowieso. ja, aber so viel kann man zu dem Film eigentlich gar nicht sagen. Nee. Findet jeder gut. Ja. Also lässt sich jetzt schwer zumindest irgendwie so zusammenfassen, ne? Muss man sehen, ja. Ja. Ja gut, damit hätten wir jetzt die Liste eigentlich durch. Ja. Dann würde ich sagen, fallen uns noch Filme ein. Honorable Mentions. Genau. Ja. Blood Diamond fand ich sehr gut, als ich ihn damals gesehen habe. Hast du die geschnittene Version gesehen oder die ungeschnitten? Ich glaube die ungeschnitten, aber das weiß ich nicht mehr. Weil es gibt halt auch so eine Uncut-Version, die ist ziemlich lang. Da sind auch ziemlich viele brutale Szenen. Also die ziemlich brutal sind, glaube ich. Aber ich habe es nur gehört, nicht gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Blood. Ja, das ist dann, die hacken ihm doch da auch eine Hand ab. Ja, kann ich mir nicht mehr dran erinnern. Schon ziemlich brutal damals. Mhm. Ja. Also ich glaube, den fanden wir eigentlich alle ganz gut, ne? Hat's ja, aber ist halt, die Liste also das gesagt, ist, so. Ich fand den ganz gut, aber fand den nicht so mega gut. Mhm. Und dann habe ich noch Der Mann, der niemals lebte. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den kenne. Von Ridley Scott mit Russell Crowe noch, wo er einen Agenten spielt in Syrien oder so, ich weiß es nicht genau. Ich habe ihn auch, den fand ich nicht so gut. Fand ich doof. Okay. Warum? Langweilig? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich habe es auch schon wieder eine Weile her. Ich weiß nur, dass ich den so sagen dachte, ja, worum geht es da jetzt überhaupt? Ja, war nicht so besonders. Wie war eigentlich der Film, wo Leonardo DiCaprio diesen Politiker spielt? So, auch aus der... War das nicht mit McCarthy irgendwas? Was? Wie diesen... also ich... Ach, J. Edgar meinst du? Ja, J. genau. Ach so. Denn du meinst, wo er den FBI-Chef spielt? Ja. Hab ich gesehen. Hab ich auch nicht gesehen. Hatte der irgendwas mit McCarthy zu tun oder war das unabhängig davon? Was denn? Ich weiß nicht, wie du mit McCarthy... Na, ging es nicht auch um... Da ging es um die Leute, auf die auf der Liste... Affäre, glaube ich, bei J. Edgar. So. Das ist ja der Film von... Clint Eastwood, ne? Von vor 2-3 Jahren oder so. Ach, Clint Eastwood hat den gemacht. Den gedreht, okay. Glaube ich. Ich habe den aber nicht gesehen. Ich auch nicht. Tatsächlich. Wollte ich immer machen. Das sollte auch nicht so gut sein, der ne? Der geht oder? Ja auch fast 3 Stunden. Ja, das ist auch immer... Ich habe den auf Blu-ray zu Hause und denke mir auch, den könnte ich doch mal gucken. Ja, und dann denke ich, oh, 3 Stunden. Ja. Das ist dann immer so. Der hat keine guten Kritiken gekriegt, glaube ich. Oder gemischt. Ja, da war ja... Wurde die Cup nicht auch nominiert für einen Oscar? Ich glaube schon. Obwohl er mehr so... Rezeption, na gut, Kritiken. Ja. Naja, hat schon einiges bekommen, natürlich. Okay. Ja, stimmt, den haben wir jetzt komplett. Achso, und noch ein Film, den wir jetzt komplett außen vor gelassen haben, den ich auch 2-mal gesehen habe, beziehungsweise einmal mit dir vor 2 Monaten, 3 okay. Monaten und nicht vollständig. Achso, Great Gatsby. Stunde, Great Gatsby, ja. Der eigentlich auch nicht schlecht ist, so, oh, ne? Ja. Ja, habe ich auch gesehen. Ich fand das cool gemacht. Ja. Also ist, so die Umsetzung ist ganz cool, aber die Geschichte hat mich nicht so interessiert. Ja, die ist halt so spannend. Es gibt nicht so viel her, ja. Also es sieht halt irgendwie gut aus von der Kulisse, von den Farben und so weiter. Musik, alles nett, so. Ja, wer hat denn da... Schön anzusehen. Bei Great Gatsby hat doch... Das ist doch dieser komische, der Leonis Bas-Luhmann. Der macht immer so eine Filme. Die einfach gut aussehen. Der sieht auch schon toll aus. Mit seiner Sonnenbrille. Ja. Was hat er denn jetzt so gemacht? Ist nicht so viel. Moulin Rouge. Ach so, genau. Ja, passt. Vom Stil her. Romeo und Julia. Ach so, diese. Ach so, da hat er auch DiCaprio mitgespielt. Ja, richtig. Romeo ja. und Julia. Stimmt, den haben wir auch. Habe ich auch nicht gesehen. Den haben wir mal mit der Schule gesehen. Ja, im Kino. Ja, mit den, wo den Fersen sprechen. So. Ja. Naja. Ist wieder irgendwie dieselbe Rolle, fand ich, so ein bisschen wie bei Titanic, so ein, wo er so ein Schönling spielt. So, nee, nicht großer Gatsby, sondern... So, was haben wir denn jetzt noch vergessen? Wir haben... Der Mann mit der eisernen Maske habe ich auch irgendwann mal gesehen. Keine Ahnung. Aber er trägt doch auch die eiserne Maske. Ja, er spielt da eine Doppelrolle in dem Film. Ah ja, oder so war das sogar, genau. Dann The Beach. Ah ja, stimmt, das ist ja auch der Bruder, ne? Ja, The Beach, keine Ahnung, wo sie da auf diese Insel fahren. Also wo sie so eine Gemeinschaft da auf einer Insel haben. Habe ich, glaube ich, nicht. Kenne ich nicht, sagt mir gar nichts. Mir ist gleich mit Tilda Swinton noch. Ach so, okay, cool. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja. Ja, genau. Aber ich habe den nicht gesehen. Steht der Staffel? Ja. Ja. Das erste Mal, wa? Dass du über einen anderen Staffel stolperst? Oder ist schon mal vorgekommen? Musst du mal die Filmografie von dem ansehen. Ja, gibt leider keine. Aber IMDb bestimmt. Ja. Bei IMDb gibt es bestimmt, oder? Stefan Kielbom. Ja, ist auf jeden Fall ein Schwede auch. Ja, und sonst? Marvins Töchter? Achso, das ist ein Woody Allen-Film, glaube ich. Okay. 101 Nacht, Schneller als der Tod, The Food Shooting Party, ein Kurzfilm. This Boy's Life und Poison Ivy. Ich glaube, hat keiner gesehen. Das sind so seine ersten Filme gewesen. Ja, Kritters, da ist er noch ein Kind. Da ist er noch ganz klein. Naja, 91, da ist er. Wann wurde er geboren? 74? 74, ja. Das ist auch 17. Schon 17. Was? Aber da sieht das so klein aus in dem Film. Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Ich habe den nicht gesehen, vollständig. Nie gesehen. Ja. Sagt mir auch gar nichts. Das ist halt so ein Horror, so wie Gremlins, ein bisschen nur auf schlecht. Okay. Ja, aber eigentlich haben wir da noch jetzt alles... Ich glaube auch, ja. Sind wir alles durchgegangen. Ja. Lässig. Fernsehen, Roseanne. Okay. Als Produzent hat er auch nichts Besonderes gemacht. Eins auf dem Arsch hat er nicht produziert. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Ne? Jo. Also, was können wir festhalten? Leonardo DiCaprio, toller Schauspieler. Mhm. Viele Filme, viele tolle Filme gemacht. Ja. Ja. Macht jetzt ja noch weiter. Ich habe mal bei IMDb gesehen, geplante Filme, 8. Ja. Oder so. Obwohl er eigentlich sagen wollte, er macht eine Pause. Aber... Oh, okay. Naja, nach dem Oscar. Ja, jetzt kann er aufhören. Jetzt widmet er sich der Weltrettung. Klimawandel und so. Ja, das ist auch okay. Ja, irgendwer, den ich kenne, hat gesagt, dass das nur so ein strategischer Schachzug von ihm war, dass er das erwähnt hat. Warum? Weil er ja davon ablenken wollte, dass das eigentlich nur ein Mitleids-Oscar war und er das wusste. Und er deswegen, weil ihm das peinlich war, diesen Klimawandel dann in seinem Gespräch angesprochen hat. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, der ist doch schon sein Leben lang beschäftigt mit dem Klimawandel. Aber hat eine große Yacht. Hat er? Ja. Weiß ich nicht. Aber die ist dann wahrscheinlich sogar Solarzellen betrieben. Der wohnt doch auch in der Wohnung, sein. Die hat doch so eine Riesenwohnung im Hochhaus, die komplett öko. Ja? Ach so, okay. Krass. Also der setzt sich da viel ein, zusammen mit... Also ist wirklich so sein Thema? Ja, ja. Okay. Kann man die doch mal hier... Enger Freund von Tobey Maguire. Mhm. Hat einfach sich eine Insel gekauft 2015 und plant dort ein umweltfreundliches Resort zu bauen. Geil. Oh. Achso, wollten wir jetzt nochmal unsere eigenen Listen oder eigentlich nicht? Nee, haben wir ja alles gesagt. Wir haben gearbeitet. Also. No. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dann war's das. Ja. Nächstes Thema ist, keine Ahnung, wir können ja über die Brie Larson sprechen. Noch über die beste Hauptdarstellerin. Der hat doch nur einen Film gemacht, der nennt es, glaube ich, keinen Film mit ihr. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ist sie da das Mädchen oder was? Nee, sie ist da die Ex-Freundin. Ach so. Also die Sängerin da. Okay. Und abgesehen von dem Film? Habe ich einen Film 21 Jump Street? Ja, den habe ich sogar, glaube ich, auch gesehen. Nee, den gucke ich, glaube ich, nicht an. Nee, ich glaube, da wird es auch schwierig, einen Podcast zu füllen. Wobei, Scott Pilgrim würdest du wahrscheinlich hinkriegen. Aber dann sollten wir das Thema vielleicht anders nennen. Ja. Bring mir aus. Und Scott Pilgrim, den Rest. Ja, aber dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Genau. Und sagen. Tschüss. Jo. Tschüss. Hört in den falschen Podcast. Ja.